Manche Menschen, die sind einfach höflich, ohne sich einen Profit davon zu erhoffen. Freaks. Willkommen zum Cluecast. Wir sind hier, um euch wohlige Schallwellen durchs Innenohr zu senden, damit sie schließlich als bioelektrische Signale von eurer grauen Materie zu einer Kurzgeschichte dekodiert werden können. Keine Panik, wir wissen, was wir tun, denn wir sind der Cluecast und wünschen viel Spaß mit der Kurzgeschichte. Ein kaputtes Uhrwerk. Unsere Gesellschaft ist wie ein defektes Uhrwerk, monierte Georgie, während er sich lässig auf der Polsterbank streckte und seine Lederjacke ein komisches Geräusch machte, als sie über den Sitzbezug scharrte. In der Milchbar dudelte die für die damalige Zeit übliche Musik und der Duft von Waffeln lag in der Luft. »Jetzt mach mal halblang«, murrte Alexei und nahm einen großen schlürfenden Schluck von seinem Milchshake. »Wenn du Hufe trappeln hörst, dann denkst du auch zuerst an Pferde und nicht an Zebras.« »Jetzt nervst du schon wieder mit deinen Viechern, Doc«, murmelte Stanley vor sich hin, während er einen Blick zu Anthony hinüberwarf, der schweigsam in seinen Shake starrte und sich zu fragen schien, was die sinnlose Diskussion nun bringen sollte. Nach kurzem Schweigen sagte Georgie gut hörbar, »Trotzdem ist alles ziemlich kaputt.« Mittlerweile etwas genervt, murrte Alexei, »Ach du ewiger Pessimist, hast dich bloß in deinem Nudelgericht beim Chinesen überfressen.« Anthony brach unvermittelt in Gelächter aus und verschüttete etwas von seinem Orangenshake in seinen Schoß. Grinsend überspielte Stanley die Peinlichkeit seines Kumpels mit den Worten, »Trotzdem frage ich mich, was die Zukunft bringt.« »Wir werden nie aufhören, mit unseren Bikes durch die heruntergekommene Gegend zu fahren«, rief Georgie überzeugt aus. »Scheiß auf die Gesellschaft, wir sind frei!« Alexei verdrehte gut sichtbar die Augen und erwiderte sarkastisch, »Na klar, unsere Gang ist für die Ewigkeit. Bring das mal dem Arbeitsmarkt bei. Vielleicht stellen uns dann große Firmen ein.« »Ich denke eher, Computer werden eine große Zukunft haben.« »Oh Mann!« »Vielleicht werden die dann alles Mögliche können«, schwärmte Stanley. »Eines Tages wird man mit denen sicher den menschlichen Verstand verändern. Dann wird es keine Verbrechen mehr geben.« »Dafür werden 640 Kilobyte Speicher schon reichen«, fügte Anthony hinzu, verstummte jedoch wieder, als er begriff, dass keiner seiner Kumpels eine Ahnung hatte, von was er sprach. »Das verstößt doch gegen alle ethischen Prinzipien, die man sich denken kann«, rief Alexei bestimmt aus. »Wir werden doch nicht niemals Menschen verändern dürfen. Am Ende schaffen wir sogar noch verschiedene Kasten aus dem Reagenzglas. Stellt euch das bloß vor!« »Schau mal, Alexei, ich kann sehen, dass du dich darüber wirklich aufregst«, antwortete Stanley frech grinsend. »Ich glaube wirklich, du solltest dich ruhig hinsetzen, eine Beruhigungspille schlucken und die Sache überdenken.« Alexei warf ihm einen bösen Blick zu. »Nein, Mann, das sind die wichtigen Dinge im Leben. Ein defektes Uhrwerk«, wiederholte Georgie möglichst cool, während er seine Sonnenbrille aufsetzte. »Wir werden das nicht mehr erleben, Doc, also reg dich nicht auf.« Er machte eine Pause und murmelte kaum hörbar, »Ich täte alles, um das nicht mehr erleben zu müssen.« »Doc hat recht, da muss man sich aufregen«, erklärte Anthony entschieden. »Ich baue selbst Rechenmaschinen und möchte nicht, dass eines Tages jemand mein Gehirn mit einem Band oder einer Disk steuern kann.« »Wenn man etwas im Fernsehen sieht, wirkt es gleich viel realer«, philosophierte Stanley. »Warum sollten wir da nicht auch viel besser sein, wenn man uns verändern würde? Im Grunde genommen ist das doch dasselbe.« »Du laberst zu viel«, rief Georgie aus, bevor er etwas leiser fortfuhr. »Wir haben schon zu viel angestellt, als dass wir nicht die Ersten wären, die dabei dran glauben müssten.« »Wir beide vielleicht schon«, antwortete Stanley nachdenklich. »Aber Doc und Tony kommen aus reichem Haus. Die hätten eine gute Chance, nicht verurteilt zu werden. Geld macht dich halt zu einem besseren Menschen.« »Kommen wir doch einfach zum Schluss, dass so etwas niemals passieren wird«, schlug Alexei im besten Brustton der Überzeugung vor. Mehr um sich selbst zu beruhigen, als um die leidige Diskussion mit seinen, aus seiner Sicht doch etwas unterbelichteten Kumpels zu beenden. Nun, gut 20 Jahre nach der Unterhaltung in der Milchbar, beugte sich Alexei wie jeden Morgen über den Bildschirm des modernen Computers und tippte einige Befehle ein. Mit einem halb amüsierten und halb verächtlichen Grinsen dachte er an diesen Tag in seiner Jugend zurück, den letzten Tag, den sie zusammen als Gang verbracht hatten. Damals hatte es in seinem Leben noch so etwas wie Euphorie oder Prinzipien, die man sich selbst vorgegaukelt hatte, gegeben. Damals, in den dunklen Zeiten. Wirklich lachhaft, wenn ich gar pathetisch, wenn 4 Studenten, 2 davon aus gutem Hause, einen auf Straßengangster gemacht und dabei in einer Milchbar gesessen hatten. Mit Anthony arbeitete er nun zusammen und Georgie war wenige Wochen nach ihrem Treffen bei einem Motorradunfall gestorben. Stilecht. Bis zum letzten Atemzug musste man seine Einzelteile aus dem Wrack ziehen, das er um einen Baum gewickelt hatte. Und Stanley? Naja, der saß nach einigen kleineren Vorstrafen nun lebenslang im Gefängnis und stand heute auf ihrer To-Do-Liste. Jetzt war die Welt eine andere. Nein, bessere. Und dies nicht zuletzt dank ihm, wie er nicht ohne Stolz immer wieder dachte. Ich werde sie alle zu besseren Menschen machen, murmelte Alexei, während er die Maschinen zur Verhaltensmodifikation für den nächsten Sträfling vorbereitete. Das war Ein kaputtes Uhrwerk, geschrieben von Sarah. Für euch gelesen hat Kerstin Rappan. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Milchbar und beinhaltete die Clues Euphorie, Hufe, Nudelgericht, Prinzipien und Sonnenbrille. Wieder einmal ist die Zeit mit der Kurzgeschichte wie im Flug vergangen und wir hoffen, ihr habt euch grandiotastisch amüsiert. Heute sparen wir uns die Witze und sind ganz, nun ja, nicht ganz, aber fast normal. Was ist eigentlich normal? Ab wann ist man normal? Und wenn wir schon dabei sind, was macht jetzt dieses Outro normal? Wäre es nicht eher normal, wenn wir irgendeinen Unsinn erzählen und in der Cluewriter-Normalität aus der Reihe tanzen? Tun wir das überhaupt? Oder sind unsere Gehirne so normal, dass sie sich selbst als unnormal wahrnehmen? Wie auch immer, begebt euch auf die saftigen Wiesen von cluewriting.de, auf denen unsere Kurzgeschichten wunderprächtig gedeihen. Schlagt uns Clues vor und rätselt mit, was wir nach euren Vorgaben schreiben werden. Ja, das ist richtig. Ihr bestimmt mit, was es zu lesen gibt und könnt euch dabei auch gleich noch überraschen lassen. Selbst dann, liebe Freunde, wenn ihr euch endlich von dem Lesen erholt und die Brille abgesetzt habt, verlassen wir euch nicht. Schließlich haben wir auch bald 60 Podcast-Episoden zusammen. Es stimmt, der Cluecast wird langsam alt und zählt 60 Stories zum Anhören im Zug, im Auto, in der Badewanne, zum Kochen oder Einschlafen. Da wir gerade von Einschlafen sprechen. Hallo Birgit, bist du noch wach? Wenn wir schon dabei sind, Kumpels und Kumpelinen persönlich anzusprechen. Was wäre der Cluecast ohne all seine Freunde? Wir möchten an dieser Stelle unserer Sponsorin Bettina Hahnloser dafür danken, dass sie sich mit derart großer Begeisterung am Podcast beteiligt hat. Apropos Begeisterung, wisst ihr, wer noch sowohl begeistert wie auch begeisternd ist? Genau unsere Sprecher, deren Stimmen euch zweimal wöchentlich unterhalten. Ob sie tief brummen, leise säuseln oder glockenhell plaudern, wir finden sie alle High-Five-würdig und wollen euch eines wärmstens empfehlen. Besucht diese Helden des Cluecasts auch auf ihren Seiten und vergesst nicht, dem Echo ihrer Stimmen zu folgen. Je nachdem, wo ihr uns zuhört, könnt ihr sie schon vor euch sehen. Die unzähligen Icons unserer Social-Media-Seiten. Wie jedes hypercoole Projekt sind wir auch auf eure Unterstützung angewiesen. Also liked, teilt, twittert, klickt dieses verdammte Herzchen an, was das Zeug hält. Das Beste an unseren Social-Media-Seiten ist aber nicht, dass ihr etwas für uns tun könnt, sondern dass wir auch dort etwas für euch tun. Bunte E-Cards mit lustigen Sprüchen, bewegte Bildchen auf YouTube, Reisen in unsere Cluecast-Archive und viele alltägliche Weisheiten warten auf euch. Als besonderes Leckerchen für Stalker, ihr erhaltet auch einen Einblick in unsere Köpfe. Also nichts wie hinterher und direkt hinein. Alles muss ein Ende finden und so ergeht es auch dieser mit einem normal-neutral-Outro versehenen Podcast-Episode. Wir verneigen uns und grüßen. Mit fantastiliardischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen, eure Cluecaster. Wer morgens aufwacht und sich Fragen über die wichtigen Dinge des Lebens stellt, wird nur wenig später mit einem sehr realen Dilemma, mit weitgreifenden soziokulturellen sowie realpolitischen Implikationen gestellt. Kaffee oder Saft?